Bitte. Hallo, guten Tag. Ja, einen wunderschönen Tag. Also, mein Name ist Bilal Altan. Ich bin hier auf dieser Station als diensthabender Arzt tätig und ich würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Jawohl. Ja. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Herbert Schönling. Herbert Schönleck, könnten Sie bitte Vorname und Nachname buchstabieren? Vorname ist Herbert, also Heinrich Emil Richard Bertha Emil Richard Theodor. Ja. Nachname ist Schönling, Siegfried Cäsar Heinrich Ö, O mit Umlaut, Ja. Nordpol Ludwig Ida Nordpol Gustav. Ja. Wie alt sind Sie? Ich Ich. genau. Ich bin 24 Jahre alt. 24. Okay. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin am 3.4.1999 geboren. Noch einmal bitte. Am 4. März 1999 geboren, also im letzten Jahrtausend. Okay, ja. Wie groß sind Sie, Herr Ich bin Schönling? 1,70 Meter groß. 1,70 m. Und wie groß, wie schwer sind Sie? Ich bin 75 Kilo leicht. 1,70 m. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Student. Dann. Ich studiere Informatik. Informatik. Okay. Ja, Herr Schönling, was führt Sie zu uns, Herr Schönling? Und zwar folgendes: Heute Mittag bin ich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ich Ja, bin mit okay. dem Fahrrad ausgerutscht und auf meinen rechten Handgelenk gefallen und auf meinem Kopf gefallen. Auf rechten Rechte Hand, rechte Hand. Kopfhälfte. Ja, rechte Hand und rechte Seite. Handgelenk und das auf Was? das Kopf. Okay. Wie ist das passiert? Könnten Sie den Unfallhergang genau beschreiben? Ja, ich bin Fahrrad gefahren und wollte die Kurve nach rechts nehmen. Und dabei war der Boden sandig. Und dabei ist mein Fahrrad ausgerutscht. Ich habe die Kontrolle verloren und bin auf das rechte Handgelenk gefallen und auf meinem Kopf. Okay. Haben Sie momentan Schmerzen? Ja, in meinem rechten Handgelenk. Richtig. Und im Kopf? Habe ich keine Schmerzen. Ich habe Gott sei Dank einen Helm gehabt. Der hat mich Haben geschützt. Sie. Okay. Ist Ihre Hand geschwollen, oder? Ja, mein Handgelenk ist geschwollen. Wo genau ist geschwollen? Ja, im Bereich meiner Moment Speiche. Speiche. Und Speiche. Wo genau ich speiche? Und Ja, im Speiche. Handgelenkbereich. Und Ja. zwar an der Ellenseite, sondern an der Speichenseite. Ja, Speichenseite oder Ellen? Ellenseite und Speichen. Ja. Ja. Speichenseite sind geschwommen, ist geschwommen, ne? Bereich, wo der Daumen ist. Noch einmal bitte. Wo mein Daumen ist, in dem Bereich. Ja. Klammer auf, im Bereich des Radius. Mhm, Klammer zu. ja. Okay. Fühlen Sie Kribbeln oder Taubheitsgefühl? Haben Sie Taubheitsgefühl? Wo meinen Sie? Am rechten Hand. Am Rech in der rechten Hand. In der In der rechten rechten Hand. Hand habe ich kein Taubheitsgefühl. Ich habe auch, also ich kann gut fühlen, ja. Müssen Sie erbrechen, Herr Schönling? Ich muss nicht erbrechen, aber ich habe auch nicht erbrochen und ich musste auch nicht erbrechen. Haben Sie nicht erbrechen, ja? Ich habe nicht erbrochen. Okay. Ah, erbrochen, ja, Entschuldigung. Haben Sie Übelkeit? Übelkeit? Nein, mir ist es nicht übel. Okay. Ja, Herr Schönling, leiden Sie an einer chronischen Erkrankung? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Medikamente nehme ich nicht ein, nein. Nach dem Unfall haben Sie etwas eingenommen? Nein, ich bin unmittelbar hierher gekommen. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Herr Schön. Ja, am Blinddarm wurde ich operiert. Da war ich 10 Jahre alt. Oh, 10 Jahre. Okay. Und das war's als Operation. Ja, als Operation war es das. Ich hatte sonst keine Operation gehabt. Okay. Schönling. Gibt es chronische Erkrankungen in Ihrer Familie? In meiner Familie, was meinen Sie mit chronischer Erkrankung? Verstehe ich Also, nicht. ich meine, zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte. Also, was ich weiß, mein Vater, der hat Bluthochdruckerkrankung. Die Mutter, meine Mutter hat eine Unterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Leben Ihre Eltern noch? Ja, die leben beide. Gott sei Dank. Gott sei Dank, wer soll mein Studium finanzieren? Studium kostet Geld. Meine Ja. Eltern finanzieren mein Studium. Ja, natürlich. Okay. Haben Sie Geschwister, Herr Schön? Ich habe 2 Schwestern, ja. Ja. Und sind Sie gesund? Ja, ich weiß nichts von Erkrankungen, ist mir nicht bekannt. Okay. Jetzt, ich möchte zu Ihrer generellen Situation etwas fragen, Herr Schön. Fühlen Sie sich fiebrig manchmal oder haben Sie Fieber? Nein, ich habe kein Fieber oder fühle mich Und so. wie ist normalerweise Ihr Appetit? Ja, eigentlich gut. Okay. Und können Sie gut schlafen nachts? Ja. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, habe ich nicht. Ja, schon nicht. Sie haben schon gesagt, dass Sie kein Medikament nehmen. Und ich möchte wissen, ob Sie eine Allergie haben, irgendwelche Allergie Ja, haben. meine Eltern haben mir gesagt, dass ich kein Penicillin nehmen darf, einnehmen darf. Wie reagieren Sie sich auf die Penicillin? Mit Schwellung im Hals und Atemnot. Laut meinen Eltern. Kann ich mich nicht mehr so erinnern. Da war ich ein Kind, wo ich das hatte. Okay. Noch Unverträglichkeiten gegen Lebensmittel zum Beispiel? Nee, Lebensmittel nicht, aber gegen Diclofenac, wenn ich die einnehme, kriege ich Magenschmerzen. Die vertrage ich nicht. Also ich nehme nicht regelmäßig den Diclofenac, aber wo ich die genommen habe, hatte ich Probleme gehabt. Wenn Sie Schmerzen haben, nehmen Sie Diclofenac und Wenn man können eben Sie nicht. Fußball spielt, mal ein bisschen Verletzungen hat oder so, dann habe ich mal Diclofenac eingenommen und das war nicht gut für mich. Okay. Ich nicht jetzt. Sind Sie geimpft, Herr Schönling, gegen Kindheitserkrankungen und Corona zum Beispiel? Ja, also Corona bin ich jetzt nicht geimpft. Ich war erkrankt. Mich impfen lassen. Und die Kinderimpfung haben meine Eltern alles machen lassen. Okay. Jetzt möchte ich so Ihre Entschuldigung, fragen hier. Rauchen Sie, Herr Schön? Ja, ich rauche. Wie viel Zigarette rauchen Sie täglich? Sieht man das mir an? Wie bitte? Sieht man das bei mir das an? Ansehen, dass ich rauche? Woher wussten Sie, dass ich rauche, dass Sie fragen? Ich habe nicht genau verstanden, schön, Das war aber. Witz, okay. Fragen Sie weiter. Das war einfach. Okay, ja, Entschuldigung. Wie viel Zigarette rauchen Sie täglich? Ja, ich würde sagen, so eine halbe Päckchen rauche Halbe ich schon Päckchen. einen Tag. Und seit wann rauchen Sie halbe Päckchen? Seit 3 Jahren ungefähr. Okay. Trinken Sie Alkohol? Oh, nee, ich trinke keinen Alkohol. Früher hatte ich mal getrunken, das habe ich nicht vertragen. Ich trinke keinen Alkohol. Man kann nicht vertragen. Und nächste Frage ist eine Routinefrage. Nehmen Sie bitte nicht persönlich, Herr Schön. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Oh, nee. Ich weiß noch nicht mal, wie das geschrieben wird. Ja, Herr Schönig, meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Und möchten Sie etwas hinzufügen? Haben Sie Fragen? Nee, ich würde sagen, wie geht's weiter, Herr Doktor? Was habe ich denn? Was denken Sie? Oder was wird mit mir jetzt gemacht? Was passiert mit mir? Herr Schöning, zuerst möchte ich Sie körperlich untersuchen und dann ein Röntgen von ihrer rechten Hand veranlassen und auch gegebenenfalls möchte ich auch ein CT vom ihrer Kopf veranlassen und dann können wir, sobald wir die Ergebnisse erhalten, können wir ausführlich sprechen. Okay. Ein CT vom Kopf, warum? Computertomographie meine ich, Ja. weil in der Unfälle beim Unfälle kann man sich im Kopf verletzen und vorsichtshalber möchte ich ihr Kopf Computertomographie anlassen. Okay. Ist das schädlich? Computertomographie wird mithilfe Röntgenstrahlung durchgeführt und es ist ganz schmerzfrei und eigentlich nicht gefährlich, weil Röntgenstrahlung sind sehr gering beim Computertomographie. Und wenn manchmal brauchen Patienten oder manchmal um die Bilder besser zu sehen, werden wir Kontrastmittel im Zugang in Venen geben. Aber wenn Sie eine Allergie gegen Kontrastmittel haben, können wir alternative Diagnoseverfahren veranlassen. Okay, danke schön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Herr Schulhardt, wann war Ihre letzte Tetanusimpfung? Letzte Tetanusimpfung, Ja. die war vor 6 Jahren ungefähr. Vor 6 Jahren. Vielen Dank. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Was ist 1 bis 10? Was ist 1? Was ist 10? Entschuldigung, 0 bis 10, ja? Und weiter? Was meinen Sie damit? Oder soll ich wissen, was 1 oder 10 ist? Eigentlich In der, 0 die bei. Schulnoten, die Schulnoten in der Türkei ist eine 10 sehr gut, in Deutschland ist eine Schulnote eine 1 sehr gut. Ja. Ja, bei 0 haben Sie keine Schmerzen Okay. und bei 10 haben Sie unerträgliche Schmerzen. Ah, okay. Ja, also wenn ich mein Handgelenk ruhig stelle, nicht viel bewege, habe ich ungefähr 5. Aber bei Bewegung habe ich ungefähr 9. Also 5 von 10 in Ruhe und 9 von 10 bei Bewegung. Danke. Haben Sie öffentliche Wunde oder Blutung? Nein, ich habe keine Wunden an der Haut, sei es am Kopf, sei es in meiner Hand. Und auch keine Wunden, also keine Hautverletzung. Kein. Haben Sie Hautverfärbung im rechten Handgelenk oder Hand in der Hand oder am Arm? Hautverfärbung. Ja, wie Flecke, zum Beispiel Blue-Hautverfärbung. Blau oder irgendwie rot oder Ja. irgendwie. Nee, habe ich nicht, es ist nur geschwollen. Okay. Könnten Sie Ihre Hand bewegen oder etwas Ja, ich kann. greifen? Mein Handgelenk kann ich nicht gut bewegen, es tut weh, dabei habe ich Schmerzen. Aber meine Finger kann ich bewegen. Und mein Sieht Daumen. Ihre Hand aus? Ein bisschen belästigt Ihre Hand? Ihre rechte Hand? Blässe würde ich nicht sagen. Das ist normal. Haben Sie Hautabschürfungen oder irgendwo? Nee, nicht am Kopf oder woanders oder meine Hand. Nicht. Wenn Sie Ihr Handgelenk bewegen, hören Sie eine Knarzen, etwas eine Geräusche hören Sie? Ich glaube, das, so viel kann ich nicht bewegen. Das tut mir weh. Oder bei der Unfall hatten Sie oder haben Sie diese Geräusche gehört? Gehört, kann ich nicht sagen, das war so schnell alles. Okay, Ich bin irgendwie Dankeschön. gestürzt und bin aufgestanden und habe Schmerzen gehabt. Okay, danke. Können wir als Gespräch anfangen, hocam? Bilal bitte. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Unser Ich habe eine neuen Patientin auf Notfallaufnahme, auf der Notfallaufnahme aufgenommen und ich möchte Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit? Ja, deswegen bin ich hier. Schießen Sie mal los. Ja. Herbert Schönling, der 25-jährige Patient, ja, 24. 24-jährige Patient, hat sich bei uns wegen eines Fahrradunfalls vorgestellt und der Patient habe beim Fahrradfahren ihre Kontrolle verloren und gestürzt und er habe auf rechten Hand und rechten Kopfseite gestürzt. Ihn noch mal. Entschuldigung. Er habe auf der rechten Hand, Er sei. er sei auf der rechten Hand und rechte Kopfseite, rechte rechts Kopfseite, rechte Kopfseite gestürzt. Er habe beim Fahrradfahren Kopfhelm getragen und er habe keine Beschwerden am Kopf, aber am rechten Handgelenk sein geschwollen und ja, er habe die Fragen nach Taubheitsgefühl und Kribbeln wurden verneint. Er habe keine erbrochen und er hatte keine Übelkeit. Er habe nicht erbrochen, nicht. Er habe nicht erbrochen und sei ihm nicht übel. Es sei ihm nicht übel, ja. Vor Erkrankungen gab es nur eine Appendektomie mit Zähnen und an an der Familienanamnese fanden sich Bluthochdruck beim Vater und Schilddrüse und Entschuldigung, arterielle Hypertonie beim Vater und Hypothyreose bei der Mutter. Er habe zwei Schwestern und seien gesund. Die seien gesund. Er habe zwei Schwestern. Er habe zwei Schwestern und die seien gesund. Sie seien gesund, ja. Oder, ja. Okay. Vegetativanamnese ist unauffällig. Der Patient nehme keine Medikamente. Er raucht ungefähr halbe Päckchen. Er rauche ungefähr halbe Päckchen täglich seit 3 Jahren. Alkoholkonsum liegt nicht vor und Drogenkonsum wurde verneint. Der Patient leide an Penicillinallergie, die äußert sich mit Halsschwellung und Atemnot, wie Anaphylaxie, kann man sagen. Und Patient nehme gelegentlich Diclofenac, aber können nicht gut vertragen. Wegen Diclofenac habe er Magenschmerzen. Er sei Ich geimpft. Ge würde sagen, die äußert sich mit Magenschmerzen. die äußert sich. Ja. Oder so zum Beispiel. Ja, okay. Er sei gegen Kindheitserkrankungen geimpft und aber gegen Corona hat nicht ist sei nicht geimpft. Sei er nicht geimpft, ja. Sei nicht geimpft. Aber genesen. Ja. Ja, Also gewesen. er impft, aber er sei genesen. Er hat ja die Ja. Corona durchgemacht. Ja. Tetanusimpfung habe er vor 8 Jahren machen lassen. Er zuletzt vor 6 Jahren machen lassen. Sechs Ja. Jahre. Ja. 6 Jahre. Oder die letzte Tetanusimpfung erfolgte vor 6 Jahren. Ja, letzte Tetanusimpfung erfolgte vor 6 Jahren. Ja, okay. Herr Oberarzt, ich würde zuerst diese Patienten körperlich untersuchen. Hat er eine Parese oder Durchblutungsstörung oder das habe ich nicht rausgehört. Können Sie da noch mal was sagen? Ich habe Kann er über bewegen? ich habe nach Taubheitsgefühl und Kribbeln gefragt, aber die Fragen wurden verneint. Und dann eine Lähmungserscheinung, eine Parese? Parese, Bewegung, kann nicht gut Handgelenk bewegen, aber die Finger kann er. Kann er bewegen, also hat er keine Paresen in der Peripherie. Ja. Okay. An was denken Sie, was er hat? Was würden Sie sagen? Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Nach anamnestischen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf Handgelenkfraktur aus. Okay. Deswegen möchte ich zuerst den Patienten körperlich untersuchen und dann ein Röntgen Handgelenk zwei Ebene veranlassen. In zwei Ebenen veranlassen. In Okay. zwei Ebene veranlassen. Und Gut. ja, Das war die eine Baustelle. Und er hat ja noch was anderes gesagt. Er ist auf das Handgelenk gefallen und auf den Kopf gefallen. ja, Was würden Sie dort was machen? Weitere Diagnostik machen oder nicht? Oder wie würden Sie da vorangehen? ja, Vorsicht halber möchte ich ein CT Schädel veranlassen. Um? Was ist die Indikation Um dafür? einen, eigentlich hat er keine Beschwerden, aber Warum wollen, wenn er keine Beschwerden hat, warum wollen Sie mit Röntgenstrahlen belasten, einen jungen Mensch? bei den Unfällen finde ich es wichtig, Intrakranielle Blutung, meinen ja, Sie? intrakranialblutung Hat er überhaupt, auszuschließen. haben Sie gefragt, ob er eine Amnesie hat? Also kennen Sie die Commotio-Symptomatik? Was könnte der Patient haben, wenn einer ein Commotio hat, also Hirntrauma hat? Was sind so die typischen Sachen, zum Beispiel, ob man sich retrograd oder anterograd an den Unfall Ich erinnert? hab danach nicht gefragt, ja. Ja. Ich. Das könnte man fragen, zum Beispiel. Ja. Und zudem kann man nach der klinischen Untersuchung, die Sie durchführen werden, noch durchführen werden. Und abhängig davon könnte man ein CT machen. Also wenn zum Beispiel die Pupillen nicht rund sind oder isochor sind oder Ja. wenn eine Zungendeviation entsteht oder andere neurologische Ausfälle am Körper feststellen nach der klinischen Untersuchung. Anamnese kann der Patient vielleicht das nicht sagen, aber wenn Sie klinisch untersuchen, können Sie vielleicht das feststellen. Aber wenn Sie das auch nicht feststellen, macht man nicht eine CT automatisch vom Schädel bei so einem jungen Menschen. Wenn Sie den Verdacht haben würden, würde man eher was machen, wenn Sie sagen, ah, ich habe den Verdacht, dass er eine Commotio Cerebri hat, würde man stationär aufnehmen Ja. und der Schwester sagen, wir machen eine engmaschige Kontrolle, also klinische Kontrolle von der Schwester Ja, zum Beispiel. an eine Monitore anschließen. Nicht unbedingt, dass die Schwester dokumentiert öfters, Ja. ob jemand erbricht. Also irgendwann, wenn irgendwas dem Patienten passiert, dass sie stündlich dorthin geht und guckt, jede Stunde, ob alles okay ist. Wenn alles okay ist, kann der nächste Tag nach Hause gehen. Wenn irgendwas passiert, kann man dann immer noch ein CT machen. Weil CT ist strahlenbelastend. Sollte man strahlen schon. Also er sagte, er hat Wie Verletzung. viel Stunde Solumia beobachten der Patient? 24 Stunden in der Regel. Ja, okay. Vielen 24 beobachten und wenn alles okay ist, kann er nach Hause gehen, weil eine intrakranielle Blutung kann auch nach 3 Tagen oder 4 Tagen, also da gibt es ja keine Grenze. Es gibt manchmal eine Sickerblutung, die man am Anfang nicht hat, aber irgendwann feststellt. Deswegen ist es keine Garantie, wenn man CT macht, bei keiner Symptomatik, dass es nicht blutet. Das heißt, es kann trotzdem noch was passieren, auch zu Hause. Also, wenn Sie den Verdacht haben, Sie meinen, dass der neurologisch beobachtet werden muss, dann nehmen Sie den stationär auf. Wenn Sie meinen, das war nur eine Prellung, der hat einen Helm gehabt, der Helm ist nicht gebrochen, hätte man fragen können, ist der Helm gebrochen oder ist er ganz? Wie kaputt ist der Helm? Dann können Sie ungefähr erahnen, wie weit der Trauma im Kopf eventuell sein könnte. Wenn der Helm ganz ist oder alles unauffällig ist, würde die Diagnose eher Kopfschädelprellung heißen. Aber trotzdem kann man sagen, leben Sie alleine zu Hause, gehen Sie lieber nach Hause, dass Sie unter Beobachtung sind. Wenn Sie sich nicht sicher fühlen, bleiben Sie lieber einen Tag hier. Das könnte man sagen. Okay, das ist bezüglich Schädel. Also er hat aber keine Brechen, der hat keine Amnesie, retrograd oder anterograd, der hat keine klinischen Auffälligkeiten gezeigt und deswegen würde ich da die Diagnose eher Schädelprellung geben. Und am Handgelenk, da haben Sie recht, da ist die Schwellung, er kann das Handgelenk nicht bewegen, der ist gestürzt. Der Verdacht ist da, dass der am Handgelenk gebrochen ist. Welche Frakturen kennen Sie am Handgelenk? Ja, es könnte auch ein Radiusfraktur. Sozusagen. Die Handgelenksfrakturen. Ja, Radiusfraktur könnte sein und Karpalknochenfraktur. Karpalfraktur. Karpal, habe ich bis jetzt noch nicht gehört, aber mag sein, dass es gibt. Ich meine Handwurzelknochenfrakturen. Handwurzelknochen. Frakturen. Ja, auf Lateinisch. Als Tunnel besteht aus Knochen, natürlich auf einer Seite, auf der anderen Seite ist es ein Band, aber es geht mehr, es ist meistens entweder die Handwurzelknochen gebrochen oder nicht. Also man redet von Handwurzelknochenfrakturen. Sie haben gesagt, Radiusfraktur im Handgelenkbereich nennt man das wie genauer? Eine. Radius ist von wo bis wohin? Der Radius? Von Ellenbogen, Ellenbogen. Ja. Handgelenk. Also ist es ein Ja. distale Radiusfraktur. Das kann Ja, natürlich auch, distal das ist die Verdacht, ja. Natürlich gibt es auch Radiusköpfchenfraktur, komplizierte Frakturen oder so, aber er hat keine Klinik im Ellenbogengelenk gesagt. Oder er werden fragen können. Haben Sie nicht nur in den Fingern, sondern auch in einem Ellenbogen? Haben Sie dort Probleme? Haben Sie Armprobleme? Nee, nur am Handgelenk. Wir gehen davon aus, dass man am Handgelenk hat, das Problem. An den Handgelenksfrakturen, was für zwei verschiedene Frakturen kennen Sie, die am meisten sind? Also distale Radiusfraktur. Die zwei Brüche, wo es nach Dorsal oder nach Palmar, also wenn der Unfallmechanismus so ist, dass er nach vorne fällt, haben Sie die Namen gehört, wie Collis and Smith Fraktur? Nein. Collis Fraktur und Smith, Ja, ja. Kohlesfrakt, ich habe ich gehört. Collis Fraktur, was ist eine Kohlesfrakt, habe Fraktur? ich. Collis Fraktur, was für eine Fraktur ist eine Radius, distale Radius-Extensionsfraktur? Collis kann man sich gut merken. Wenn Sie mich sehen im Bildschirm, Collis wird C geschrieben, also Ja. eine Extension ist wie ein C. Also ist der andere Smith-Fraktur. So kann man sich das als Eselbrücke merken. Ist eine distale Radius-Extensionsfraktur. Man kann theoretisch an Handwurzelknochen in dem Radiusbereich, könnte man an einem Skaphoidfraktur denken. Zum Beispiel. Aber es reicht, wenn Sie sagen, Handwurzelknochenfrakturen können auch sein, als differenzielle Dulnus. Oder einfach eine Prellung kann auch sein. Mit Bluterguss, Hämatom. Prellung mit Hämatom kann auch sein, dass er nicht bewegen kann. Aber das ist der Verdachtsdiagnose, ja, dass es gebrochen ist. So, Sie veranlassen eine Röntgenaufnahme und wir sehen, wir haben klinisch untersucht und dann haben sie den zum Röntgen geschickt. Jetzt sehen wir eine distale Radius-Extensionsfraktur mit Gelenkbeteiligung, Mehrfragmentfraktur. Was würden Sie jetzt machen oder empfehlen? Mit Gelenkfraktor? Mit Gelenkbeteiligung. Gelenkbeteiligung. Ja, wegen der Schlagaderverletzung kann man an Operation denken. Nicht wegen Schlagader, das kann manchmal sein, kann nicht sein, sondern wegen der Gelenkbeteiligung würde man eine weitere Diagnostik machen, was Sie vorhin vielleicht vorgeschlagen hatten. Man kann erstmal eine CT-Aufnahme durchführen. Wie genau ist der Bruch gebrochen? Kann man trotzdem noch konservativ behandeln oder operativ behandeln oder eine OP-Vorbereitung durchführen, mittels einer Computertomographie, damit man die Fragmente besser darstellen kann? Es ist besser, wenn ich so ein bisschen kompliziert mache, dann geht es später einfacher. Das ist keine Prüfung hier. Wir sind deswegen da. Okay? Generell kann man sagen, wir sagen jetzt einfach mal, das ist eine distale Extensionsfraktur ohne Gelenkbeteiligung. Aber es ist disloziert oder nicht disloziert. Wie würde man das therapieren, wenn es disloziert ist oder wenn es nicht disloziert ist? Meinen Sie die Dislokation, oder? Ja, genau. Dislokation. Dislozieren, Dislokation. Dislozieren ist das Verb. Wenn es disloziert. Bitte erklären Sie, hocam. Was denn? Können Sie erklären, Bilal, ich möchte nicht Bilal hören. Ich habe keine Idee. Ja, generell kann man immer sagen, egal was für eine Fraktur das ist, man kann konservativ oder operativ therapieren. Konservativ oder operativ. Bei dislozierten Frakturen empfiehlt man meistens ein operatives Verfahren. Wir machen immer eine Empfehlung. Wenn der Patient die Empfehlung annimmt, würden wir zur Operation vorbereiten. Und wenn man nicht zur Operation bewilligt, kann man versuchen, den unter Analgesie die Fraktur geschlossen reponieren, sozusagen. Beispiel in einem Fingerling aufhängen und reponieren und einen Gips dran machen und nochmal Röntgenkontrolle machen, ob das einigermaßen ist, weil er will ja nicht operiert werden. Er hat Angst vor Operation oder Narkose oder was weiß ich. Dann kann man das versuchen. Aber man muss ausführlich aufklären, bei einer Dislokation, wenn man das nicht operiert, kann es zu später Folgeschäden kommen. Er kann das Handgelenk nicht benutzen, er kann Schmerzen haben, der Bruch kann nicht richtig heilen und so weiter. Wenn es gut reponiert wurde, zum Beispiel unter Analgesie, man hat eine Gipsschiene gemacht. Was würden Sie? Es gibt zwei Arten von Gips, was man dran machen würde. Wissen Sie das? Die Begriffe? Am Anfang macht man zum Beispiel einen zirkulären Gips am Anfang. Nein. Warum? Weil es zu einer Schwellung kommen könnte. Posttraumschwellung. Das heißt, man macht eine. Das erkläre ich deswegen, damit die Begriffe wie Gipsschiene, dass Sie das hören. Wie Kompartmentsyndrom, oder? Ja, genau, man kann ein Compartment-Syndrom entstehen, genau. Und deswegen macht man am Anfang eine Gipsschiene, also einen halben Gips, sozusagen. Eine Gipsschiene, und das muss man halt regelmäßig kontrollieren, Röntgenkontrollen machen, durchführen lassen. Wenn jemand nicht operiert werden will bei dislozierten Bruch. Ansonsten bei nicht dislozierten Bruch macht man eine Gipsschiene dran und man macht Röntgenkontrollen in etwa einer Woche und in 2 Wochen und dann in 6 Wochen nochmal. Und wenn das so gut ist, kann man den Gips wieder abmachen. Nach der Abschwellung, jetzt wird es komplizierter, nach der Abschwellung etwa in einer Woche kann man aus einer Gipsschiene einen zirkulären Gips machen, weil die Schwellung meistens abgenommen hat. Okay.